Ich trat zu meinen Freunden, die sich zur Beratung zusammengesetzt hatten. Gut, dass ihr kommt, Herr. Wir können uns nicht einig werden. Also entscheidet ihr. Wann soll von hier aufgebrochen werden? Sofort. Wohin? Zur Oase? Ja, aber nicht alle. Wir werden uns teilen. Die Stangen, welche den richtigen Weg dorthin verraten können, müssen schleunigst entfernt und in der Richtung eingesteckt werden, von der Bloody Fox sprach. Ist klar, ich gehe mit. Nein, nur Indianer dürfen das tun. Warum das? Es wird nicht ohne hinterlassene Spuren abgehen. Das dürfen keine von Weißen sein, damit großer Donner nicht gewarnt wird. Darum wird Winnetou mit 50 seiner Apachen und den noch vorrätigen Stangen diese Aufgabe übernehmen. Hat mein Bruder noch etwas hinzuzufügen, Winnetou will fort? Nur noch das. Da du das betreffende Kaktusfeld nicht kennst, werde ich dir sofort Bloody Fox schicken, der dich führen wird. Das ist alles. Hau. Donnerwetter, das ist ein Kerl. Der braucht keine langen Anweisungen, um etwas anzufassen. Wir reiten also jetzt zur Oase, ist klar. Ja, und ihr bleibt so lange dort, bis ihr Nachricht von mir bekommt. Ich reite mit Old Shoehand, dem Häuptling Großer Donner, entgegen, um ihn zu überwachen. Ach, könnte ich denn nicht mit? Verspreche euch, keinen Fehler zu machen. Ah, fürchte, Old Rebel, dass es für euch keine passenden Mokassins geben wird. Mokassins? Wozu denn? Nun, wir müssen natürlich ebenfalls als Indianer auftreten, um die Comanche nicht stutzig zu machen. Wir tauschen also unsere Stiefel gegen Mokassins um, ist klar. Sir, das ist mein Sprichwort. Ja, aber Mokassins hat mir meine Mutter nicht eingepackt. Woher nehmt ihr denn solche Dinger? Ich werde die gefangenen Comanchen bitten, uns auszuhelfen. Wenn Sie wohl gern tun. Für eure Parkettfüßchen sind sicher welche auf Lager. Aber seht euch mal meine Quadratlatschen an. Nun, wir werden sehen, was sich machen lässt. Es wird Zeit. Lasst die Gefangenen aufsitzen und bindet sie mit Riemen auf den Pferden fest. Den Häuptling auch, ist klar. Nein, Mr. Rebel, den nicht. Ich spreche gleich mit ihm. Sir! Man soll keiner Rothaut eine Extrawurst braten. Denkt daran! Shibabik, Old Shatterhand hat dir sein Herz geschenkt. Es würde ihm leid tun, dich ebenso fesseln zu müssen wie deine Leute. Wenn ich dir erlaube, frei mit uns zu reiten, wirst du zu entfliehen versuchen? Wenn es Shibabik gelingen könnte, zu entkommen und die anderen Comanchen zu warnen, so würde kein einziger von ihnen in eure Gewalt geraten. Er muss deshalb die Flucht versuchen. Du sprichst ehrlich. Trotzdem werde ich dich nicht fesseln. Uff, dann entflieht Shibabik. Das wäre sinnlos. Du weißt, wie viele Reiter ich bei mir habe. Übrigens werde ich dir zur Sicherheit deinen Medizinbeutel abnehmen. Uff, uff. Ja, das tue ich. Solltest du trotzdem entkommen, so werde ich deine Medizin vernichten und mit ihr deine Seele. Uff. Old Shatterhand möge sie nehmen. Warum verzichtete er entgegen allen indianischen Anschauungen so leicht auf die Medizin? Sollte der Aberglaube seines Volkes keine Macht mehr über ihn haben? Ich musste herausbekommen, ob etwa meine Lehren dazu beigetragen hatten.